Lob sei Allah, so loben wir ihn, bitten ihn um Vergebung. So loben wir ihn, bitten ihn um Hilfe, flehen ihn um Verzeihung an und wenden uns zu ihm. Wen Allah recht leitet, der kann niemanden irre leiten. Und wen Allah irre gehen lässt, für den gibt es keinen, der ihn recht leitet. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, ihn alleine, der keine Gefährten hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener, sein ausgewählter Diener oder sein auserwählter Diener und Gesandter ist. Segen und Heil auf dem gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Brüder, wir sprachen über die Hijra. Die Hijra, die Auswanderung, Hijra bedeutet Auswanderung, die Auswanderung von Mekka nach Medina. In der Realität ist die Hijra ein Thema, wo man die Auswanderung so vielfältig und da stecken so viele Informationen und Lehren für uns, aber die Zeit reicht nicht, halt nicht auf. Ist die Frage jetzt hier, die sich stellt, ist die Hijra, ist die Auswanderung gewesen von einem Ort zum anderen Ort oder von einer Sache zur anderen Sache? Er kann, um kurz zu erklären, was damit gemeint ist, es kann sein, dass einer am gleichen Ort sich befindet, aber trotzdem eine Auswanderung macht. Wie ist das zu verstehen? Und das werden wir jetzt behandeln. Also ich war ein angesehener Mann. Egal was er sagt, die Leute sehen ihn an. Aber umgekehrt, einer, der ist nicht anerkannt. Egal, und wenn er sich irgendwo hinsetzt, keiner gibt ihm ein Gewicht. Der Mann ist nicht gewichtig, nicht bedeutsam. Rasulullah in Mekka, er war alleine. Er hatte keine Eltern gehabt. Und er war alleine, als er angefangen hat mit der Da'wah. Dann Ali, dann Khadija, so mit der Reihenfolge. Die haben dann den Islam angenommen. Aber sie waren sehr wenig. Und er war am Anfang ganz alleine. Aber er war inmitten dieser Dunkelheit von Kufr und Schirk. Und sie kannten ihn als den Treuen und den Wahrhaftigen. Eines Tages ging er auf den Berg und dann rief er die verschiedenen Stämme mit den Namen und sagte, oh Leute, oh Stamm so und so, oh Stamm so und so. Und wenn ich euch sage, dass hinter euch ein Feind, hinter diesem Berg oder hinter diesem Tal zu euch kommt, würdet ihr mir glauben? Natürlich würden wir dir glauben, wir haben noch nie von dir eine Lüge gesehen. Das heißt, Rasulullah a.s. hat Ansehen gehabt. Und alle haben ihn respektiert. Warum? Wir reden jetzt über seine Vor-Islam-Zeit. Vor seiner Islamzeit. Also vor der Zeit, was heißt vor der Islamzeit? Vor der Zeit, bevor er von Allah auf gerufen worden ist, zu Allah zu rufen. Er war der Richter und der Schlichter unter ihnen. Und sogar als er angefangen hat mit der Da'wah, obwohl sie bekämpft haben, haben trotzdem manchmal zu einem Richter genommen. Weil sie wussten, er war gerecht. Aber er hat es geschafft, durch seinen Charakter, eine Respektperson zu werden. Sowieso diejenigen, die an ihn geglaubt haben, an seine Botschaft geglaubt haben, die haben sowieso ihn respektiert und ihn als Richter genommen. Aber auch die nicht und nicht die Gläubigen genauso. Wie wir sind gekommen hier zum Westen, in den Westen, wir essen und trinken und schlafen, aber ihr habt ein schlechtes Bild von dem Islam an den Westen. Aber was haben wir getan, damit sie sehen, dass diese Religion doch eine Religion der Wahrhaftigkeit ist und der Besonnenheit und der, eine Kultur, eine Religion des Respekts und der Gerechtigkeit. Als würden wir mit dieser Persönlichkeit kommen, hier in den Westen, dann hätten die Leute auch ein anderes Bild von Islam gehabt als heute, wie wir in dieser Lage, in der wir uns jetzt befinden. Aber Rasulullah s.a.w. kam nach Medina, nach Hijra, als er die Hijra machte, die Auswanderung, als er nach Medina ging mit seinen Sahaba, haben sie sich von der besten Seite gezeigt, von der menschlichsten Seite, von der gerechtesten Seite, und das ist der Islam. Er hat niemanden beleidigt, niemanden gering geschätzt, niemanden erschlagen oder bevor jemand zu erschlagen oder zu klauen. Nein, sie haben sofort gesehen, er ist ein Wahrhaftiger, er ist ein ehrlicher Mann und deshalb haben sie ihm gleich gefolgt, die Leute in Medina. Sie haben sofort den Islam angenommen und sie waren seine Helfer aufgrund seiner Eigenschaften. Sogar so weit, dass die Kuffar in Mekka sich nicht gegenseitig selber vertraut haben, dass jemand sein Geld bei einem anderen, vielleicht bei seinem Nachbarn oder bei seinem Freund oder bei seinem Familienmitglied, sein Geld dort gelassen hat, sondern sie sind zu dem Propheten gekommen, obwohl sie ihm feindlich gesinnt waren, haben sie trotzdem ihr Geld zu ihm gebracht oder ihr Vermögen und haben das bei ihm gelassen, damit er darauf aufpasst, weil sie wussten, er wird niemals dieses Geld verschlingen, klauen oder anders benutzen. Aber wir heute, subhanallah, wir beklauen, wir lügen, betrügen, verkaufen Drogen, dann wundern wir uns noch, dass heute die Kuffar, dass heute die Nicht-Muslime, heute sich uns feindlich, uns gegen uns sich feindlich hinstellen und uns kritisieren und unsere Religion kritisieren, weil sie die Religion an unsere Taten messen. Schaut, was der Prophet Muhammad sallam sagt. Während er stirbt. Der Prophet, während er stirbt. Und Jibril kommt zu ihm. Von Allah, eine Angelegenheit. Und dann sagt ihm Jibril, wähle aus. Was willst du? Willst du die Dunya, dass du darin ewig lebst? Oder möchtest du die Akhira? Rasul Sallam hat seine Entscheidung getroffen und seinen Ort ausgewählt. Er möchte die Akhira haben. Er wollte die Akhira haben. Er wollte den Platz bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und heute, er sagt, heute müssen wir selber uns erstmal entscheiden. Erstmal mit uns selber. Uns mit unseren Gedanken mal überlegen, was möchte ich? Möchte ich diese Dunya oder möchte ich Akhira? Und dann schau auf deine Taten. Wie sind deine Taten? Was spiegeln deine Taten? Machst du Taten von Akhira oder machst du Taten von Dunya? Also vom Jenseits oder vom Diesseits? Allah. Der Islam ist, die Hijra war von einem Ort, wo der Islam schwach war, zu einem Ort, wo der Islam stark wurde, wo der Islam mit seiner Gerechtigkeit herrschte. und die Ansar ihn unterstützen zu diesem Ziel. Und jetzt, schaut. Und heute sagen die Menschen über uns, und wir sind eine Gemeinde von den Gemeinden, und wir sind ein Sechstel der Menschheit, 1,5, wenn nicht 1,6 Milliarden Muslime mittlerweile. Wo ist unsere Gemeinde? Wo ist die Umma? Wo ist die Umma? Wo ist unser Platz? Wo ist unsere Situation? Wo ist diese Gesellschaft, diese Zivilisation, die einst herrschte mit Gerechtigkeit, und die ganze Welt, und das bestätigen ihre Bücher, dass diese Welt herrschte auch mit Gerechtigkeit. Diese Welt war in Gerechtigkeit, als der Islam herrschte. Und heute werden die Rechte der Muslime mit den Füßen getrampelt und Religion mit den Füßen getrampelt und unsere Heiligtümer mit den Füßen niedergetrampelt. Warum? Weil ich keine Persönlichkeit mehr habe. Ich habe eine Persönlichkeit, eine Dünya-Persönlichkeit. Ich möchte ein Dünya, ich möchte ein tolles Auto haben, ich möchte eine tolle Frau haben, ich möchte und möchte, aber nicht diese Persönlichkeit von Akhira, dass man dir ansieht, dass du bist ein Gottesdiener. Ich habe euch schon letzten Freitag gesagt, Surak ibn Malik, er war vom Stamm, sie hatten, Subhanallah. Und dieser Sahabi später, aber da noch kein Sahabi, kein Muslim, dieser Stamm hatte Ahnung von Spurenanalyse. Also er konnte, wenn in der Wüste ein Fuß, wenn ein Kamel oder ein Mensch dort gelaufen ist, er konnte ungefähr schätzen, wann, wie, wo. Sie haben versucht, den Propheten zu ermorden, mehrmals Anschläge auf den Propheten auszuüben, aber der Prophet, Allah errettet ihn. Und dann sagt der Scheich, sagt, sie planen und Allah plant, Allah ist der beste Planer. Und wenn sie planen, Allah plant, Allah ist der beste Planschmied. Er ist der beste Planschmied. Er macht die besten Pläne. In der Nacht der Hijra, als er von Mekka nach Medina während der Hijra, und Quraysh, als sie ihn ermorden wollten und haben gesehen, wo ist er? Sie dachten, er ist noch im Haus. Und in der Nacht, was hat der Prophet gemacht? Der Prophet ist rausgekommen, hat Sand genommen, ihr Gesichter geworfen, sie waren blind, sie haben ihn nicht gesehen. Und das ist der Beweis, egal wie viel man versucht, den Islam zu schädigen, man wird nichts vom Islam schädigen können. Egal wie man gegen den Islam vorgeht, man kann nicht gegen den Islam vorgehen. Man kann gegen den Islam nicht vorgehen. Und ich habe euch gesagt, was wir besprochen haben letzte Woche mit den Innensenator. Und das Parlament des Kufr, damals von den Qurayshiten, die Köpfe von Quraysh, sie haben gesagt, wer Mohammed holt, lebendig besser, aber tot auch okay. Und 100 Kamele für den, der Abu Bakr bringt. 100 Kamele für den, der Abu Bakr mir tot oder lebendig bringt. Und heute, Allahu Akbar, heute werden Preise ausgehändigt für denjenigen, der den Koran beleidigt, der Mohammed beleidigt. Und ihr wisst, was wir damit meinen. Und das ist die gleiche Situation. Der Kufr hat die gleiche Form, oder sagen wir mal, die gleiche Art, nur eine andere Form und ein anderes Gesicht. Aber das Prinzip bleibt gleich. Heute werden Preise ausgehändigt für denjenigen, wer die beste Beleidigung gegenüber dem Islam macht oder dem Koran. Und das wird geschrieben und gezeichnet und gemalt. Hauptsache den Islam erniedrigen. Er sagt, Wallah, aber dann Wallah. Als ich das gelesen habe, ich habe ganz klar gewusst, wenn der Mensch sich an Allah festhält, wenn der eine Mann sich an Allah festhält und die eine Frau, sie glaubt an Allah, so kann die ganze Menschheit gegen dich. Wallah, ich habe Überzeugung gehabt, nichts kann es mir schaden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht will. Als Suraqa auf dem Weg war, der Kunde hatte von der Spurenanalyse. Und er war hinterher. Er wurde geschickt. Er war jetzt auf die Belohnung aus. Tot oder lebendig? Rasulullah und Abu Bakr. Und er hinterher. Er sagt, nachts kann ich besser Spuren lesen als Tag, sagt Suraqa. Er war ja jetzt auf der Suche nach Rasulullah und Abu Bakr. Ich kann nachts besser die Spuren lesen als Tag. Und dann bin ich einen Weg gegangen, nichts gefunden, zum anderen Weg. Und dann habe ich sie gefunden. Nach dem Suchen. Als ich nahe treten wollte zu Abu Bakr, zu Rasulullah und Abu Bakr, sallallahu alaihi wa sallam, und radallahu anhu, dann bin ich in die Erde, in den Sand, dann bin ich in den Sand reingerutscht. Und dann habe ich versucht rauszukommen auf der Erde, auf dem Sand. Und dann hat er Lotpfeile geworfen. Und dann sagt er selber, ich habe, weil für die Araber früher, ganz kurz, waren die Lotpfeile sehr heilig. Sie haben zum Beispiel, wenn sie etwas machen wollten, haben sie ihn losgeworfen und nach diesem Los haben sie dann entschieden. Und das ist Haram im Islam, das ist eine Art von Schirk. Das ist verboten. Und der sagt selber, Suraqa, ich habe einen Pfeil gezogen, dass ich in diese Richtung gehe, aber ich habe das gelassen und habe zuwidergegangen. Das heißt, er hat sozusagen Kufr gegen seine Götzen gemacht. Und Rasulullah, als mit Abu Bakr. Und Abu Bakr weint. Ich habe Angst, dass sie dich töten, ja Rasulullah. Und du bist die Gemeinde, und wenn sie dich töten, die Gemeinde ist tot. Aber wenn ich sterbe, ich bin nur einer, der so stirbt. Dann ist vorbei. Aber du, schaut den Islam an, wie schön. Gefühl, hier ist Gefühl drin. Nicht steinhart. Tod. Islam ist lebendig. Nicht wie was anderes. Ja? Aber was passiert? Suraqa auf dem Pferd bis zu seinem Bauch. Der Sand war mir bis zum Bauch, sagt Suraqa. Und dann sagt Allah Muhammad. Und er sagt zu ihm, Suraqa berichtet, ich habe den getroffen, den ich am meisten hasse, yani Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Bakr warnt, und der Prophet tretet vor, geht zu ihm näher. Und Abu Bakr sagt, trete nicht vor, lass ihn. Das ist ein Feind. Und Rasulullah a.s., als Suraqa dann Rasulullah gesehen hat, wusste er, dass Rasulullah eine Position hat, eine Stufe hat. Dann gewährte ich den Propheten, als der Prophet meinte, wer bist du? Und der Prophet redete mit ihm und als er Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gesehen hat, Suraqa, den töten wollte, weil er die Belohnung wollte, er meinte, ich wusste, dass dieser Mann es war schon, ich garantierte ihm dann die Sicherheit. Und dann garantierte der Prophet mir die Sicherheit. Dann sagt der Prophet genau zu ihm, ein schönes Wort. Als ich ihm gesagt habe, wir haben Kamele als Belohnung auf euch ausgesetzt. Allahu Akbar. Siehe von uns ab, ihr Suraqa, dann kriegst du eine bessere Belohnung als diese Kamele. Du kriegst das Armband von Kisra, den König von Persien. Subhanallah, das ist der Beweis dafür auch, dass der Prophet wahrhaftig war. Er hat ihm etwas berichtet, was in der Zukunft kommt. Er meinte, lass uns von uns ab und Suraqa, du wirst die Armbänder von dem König von Persien. Das war unvorstellbar, was da geredet wird. Abu Bakr, acht Jahre nach dem Fatah, nach der Eroberung von Mekka, Und er lebte bis Zeit von Omar. Und Kisra mit seinem Reichtum, mit 3000 Jahre angehäuftem Gut, Reichtum von Plünderung und Diebstahl, er hat wahrhaftig, wie der Prophet zu ihm gesagt hat, Omar schrie Allahu Akbar. Und Allah, er sagt, wahrhaftig war der Prophet. Omar schrie Allahu Akbar, wahrhaftig war der Prophet, was er versprochen hat. Gott sei Dank, dass er wirklich die Anbinder von Kisra bekommen hat. Deswegen, egal wie dunkel es wird, irgendwann wird die Sonne rauskommen. Egal wie dunkel es wird, egal wie lange es dunkel wird, irgendwann wird die Sonne kommen. Irgendwann. Deswegen, Hoffnung. Er sagt, deswegen, der Prophet gab Suraka die Sicherheit, gibt den Menschen in die Sicherheit. Seid wahrhaftig, gibt den Menschen das Gefühl, Vertrauen, dass ihr wirklich, dass für die Menschen hier in diesem Land das Gute wollt. Nicht damit man so tut, nicht, dass sie denken, wir tun einen auch gut, weil wir das verbergen und eigentlich unsere Absichten sind schlecht. Nein. Wir sollen ihnen das Gefühl vermitteln, dass wir wirklich uns Gedanken machen hier für die Menschen und wir wollen auch den Menschen hier helfen, weil sie brauchen ihre Hilfe. Ob sie es zugeben oder nicht zugeben, die Menschheit und ihre eigenen Zahlen beweisen das, dass der Moral verfällt in diesem Land. Und nicht nur in diesem Land, auf der ganzen Welt. Suraka. Er hatte den Propheten, er hat den Propheten geglaubt, wurde gläubig und er war Zeuge für auch den Beweis für die Prophetenschaft, weil der Prophet etwas vorhergesagt hat und das kann nur der Prophet gewusst haben, weil Allah ihm dieses Wissen gegeben hat, nur Allah hat das Wissen vom Verborgenen und Rasulullah hat ihm das garantiert. Und das ist auch tatsächlich eingetroffen. Jüngst am jüngsten Tag, Allah subhanahu wa ta'ala wird die Menschen unter seinem Thron versammeln und die werden Stühle oder Sessel haben, worauf aus Licht und aus Juwelen und aus Diamanten für diejenigen, die sich für Allah lieben. Deswegen, meine lieben Brüder, willst du nicht diese Position am jüngsten Tag haben, unter Allahs Thron, auf Juwelen, auf Thron von Licht und von Juwelen und Smaragden sitzen? Möchtest du nicht diesen Platz besitzen, wo an dem Tag die Leute schreien und weinen werden und verzweifelt sein werden? Besuchen wir uns gegenseitig für Allah? Oder warum? Warum leben wir? Hör, Hamza, ein Sahabi, radallahu anhu. In seiner Hochzeitsnacht. Und Hamzala, und er hat einen Ruf zum Dschihad, zum Aufruf zum Dschihad gehört. Und er war jung. Als er diesen Ruf gehört hat, was soll er Allah sagen? Ich habe den Ruf Allahs gehört und ich bin noch sitzen geblieben. Was soll ich Rasul Salam sagen? Ich muss. Was soll er sozusagen sagen, du warst am Schlachtfeld oder in der Nähe und du hast den Ruf gehört und du bist nicht gekommen. Und das ist eine Hochzeitsnacht. Und heute, mashallah, wird Drogen geraucht und genommen, geschluckt und Zina wird begangen und unsere Schwestern und unsere Mütter und unsere Frauen sind leicht bekleidet. Vallahi gideriz. Und Allah hat darin keine Ermächtigung niedergelassen oder Erlaubnis. Ein klarer Verbot, so zu feiern. Und wie viele Hochzeiten wurden vorbereitet, sagt der Scheich. Und der Tod kam in dieser Nacht. Vielleicht in der Hochzeit selber. An, wo du sitzt neben deiner ehemaligen, deiner zukünftigen Frau. In der Hochzeitfeier stirbst du oder sie stirbt. Und dann? Und Hanzala hatte Beischlaf mit seiner Frau. Und er hatte nicht mal die Zeit, sich er hat selber für sich entschieden, dass er nicht mal Zeit hat, sich zu waschen, nachdem Beischlaf, hat sich angezogen und ist raus wie ein Blitz rausgerannt, um in den Reihen der Muslime zu stehen und zu kämpfen. Und dann ist er gestorben. Subhanallah. Er ist gestorben. Und die Malaika, Rasul Salam berichtet, die Engel sind runtergekommen mit einem Krug Wasser oder Behälter Wasser und haben ihn gewaschen. Malaika haben ihn gereinigt. Er sagt, es gab einen König in Ägypten und die Wächter des Königs, wenn du zum König wolltest, dann musstest du die Schuhe von diesen Wächtern küssen. Wie ist das mit dem König? Wie ist das mit dem König? Was musst du dann, wie sehr musst du dich dann erniedrigen vor dem König? Aber schaut Allah subhanahu wa ta'ala, verlangt Allah subhanahu wa ta'ala so eine Aufopferung. Allah hat es verboten, dass wir uns vor irgendjemand niederwerfen oder verbeugen, außer vor ihm selbst. Nicht mal für den Propheten Muhammad. Nicht mal für den Propheten Muhammad. Und genauso Yusuf. Ich habe diesen Zusammenhang nicht verstanden, aber ich versuche jetzt irgendwie den Kontext. Subhanallah. Als Yusuf im Könighaus war, hätte jemand bezeugt von seiner Familie, dass er der König ist, hätte keiner das geglaubt. Aber Allah ließ von seiner eigenen, von der Familie des Königs bezeugen, dass das Yusuf a.s. ist. Und viele, ihr kennt die Geschichte von Yusuf. Er wurde geprüft mit der Frau des Königs und er war bildhübsch. Und er war im Gefängnis. Yusuf wurde eingesperrt, weil er nicht einging auf das Angebot der Königin. Die wollte ja mit ihm schlafen. Deshalb. Jemand, du musst entscheiden. Du weißt, Yusuf a.s. war zwar im Gefängnis, aber er hat Ehre bekommen. Und ihr wisst selber, er wurde dann sozusagen der König aus von Ägypten. Im Endeffekt, das Ende, auf das Ende kommt es an. Und Ehre. Allah hat ihn geprüft, aber er ist standhaft geblieben. Allah hat ihn geehrt. Deshalb du heute, wisse, vielleicht wirst du mit Zeit es das Bittere schmecken. Aber wer Allahs Gebote achtet, er wird 100% geehrt. Und umgekehrt, du denkst, du bist geehrt, du siehst, die Leute respektieren dich, du missachtest Allahs Gebote, schau, wie dein Ende wird. Du wirst erniedrigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigte, dass der Traum Yusufs, der hat einen Traum gehabt, oder der Traum von seinem Vater, dass das alles sich bewahrheitet hat. Und das ist Vergleich zu uns. Sind wir nicht heute in der Lage, wir Muslime heute hier im Westen, dass wir uns von dem Haram entfernen, von dem Verbotenen? Ungerechtigkeit, Diebstahl, Drogen, Alkohol. Und wollen wir nicht eine Position bei Allah subhanahu wa ta'ala haben? Eine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala? Geehrt werden bei Allah? Du selber hast die Möglichkeit. Allah hat dir frei, diesen Weg frei geebnet. Abdurrahman bin Auf, auch ein Sahabi, als der Prophet die 10 erwähnte, die ins Paradies eintreten werden, schon in Dunya. Und dann meinte es Abdurrahman bin Auf, er meinte, er wird kriechen ins Paradies. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf, von den 10, Rasulullah sagt, er wird kriechen ins Paradies eintreten. Und warum? Warum? Abdurrahman fragt, warum? Was ist der Grund? Dein Geld. Du bist reich. Du bist reich, du hast Geld und das. Und er war ein Gefährte des Propheten. Was sollen wir heute sagen? Und er war 10 von denen, die in dieser Zeit schon die Offenbarung bekommen haben, dass sie ins Paradies gehen. Und nicht 10 von einem Land, von Syrien oder von Saudi-Arabien oder von Türkei. Nein, von der ganzen Welt. Diese 10, und die erste Umma, die ins Paradies eintreten wird, ist die Gemeinde des Propheten. Die erste Gemeinde ist die Gemeinde des Propheten. Rasulallah, Abu Bakr, dann der letzte ist Abdurrahman auch von den 10, die reingehen werden. Und dann die anderen. Kamele kamen eines Tages nach Mekka zurück. Wer war der Besitzer? Abdurrahman bin Auf. Mit alles mit Handelsgütern. Er war sehr gut in seinem Handel. Man hat über ihn gesagt, ein Spruch, wenn er hätte mit Sand gehandelt, er hätte es wie Gold verkauft. Diese Sache wird erwähnt durch den Segen in der Tijara. Allahu Akbar. Er sagt, diese 600 Kamele, ich gehe kriechend ins Paradies rein. Wallahi, bei Allah, ich will nicht kriechend ins Paradies gehen. Ich will normal laufen ins Paradies gehen. Diese 600 alle auf dem Weg Allah gespendet. Er sagt heute 10 Euro. Wir fahren von den 10 Euro. Du überlegst 10 Mal, soll ich diese 10 Euro aufgeben oder nicht? Vielleicht, ja, subhanallah. Er sagt, Allah ist barmherzig und diese 10 Euro kann Allah auch akzeptieren. Und sogar vielleicht kann sie deine Rettung vom Paradies, von der Hölle sein und dass du ins Paradies eintretest. Unterschätze nie eine Tat, eine kleine Tat. Du bist ins Paradies. Hey, schau mal die Taten dieser Sahabi und dieses Sahabi ist Abdurrahman bin Auf und guck mal deine Taten heute an. Yani mit welchem Anrecht wollen wir ins Paradies heute? Du gibst heute einer, gibst 20 Euro heute, er redet 2 Stunden über diese 20 Euro und macht die Moschee noch vielleicht schlecht, dass der Sheikh das Geld in seine Tasche steckt oder subhanallah. Ja, man sieht die Qualität, wie rapide sie abgenommen hat, yani, im Vergleich zu Sahaben zu uns. Deswegen, du kannst, was wir jetzt von dieser Freitagsrede, was wir daraus gelernt haben und was der Abschluss jetzt ist, das Schlusswort oder kurz vor dem Schlusswort, dass du selber kannst deine Stufe selber sozusagen, du kannst entscheiden, welche Stufe du haben willst. Möchtest du erniedrigt sein? Bitteschön. Möchtest du eine Stufe Allah haben? Bitteschön. Allah hat dir dies freigelassen. Du selber kannst entscheiden. Deswegen, ein Lächeln gegenüber einem anderen, einem Nicht-Muslim, dass er vielleicht keine Angst mehr vor dir hat. Weil die Medien, mashallah, heute sehr viel den Menschen Angst machen. Und du weißt, mit diesem Lächeln, mit deswegen unsere Aufgabe, allesamt, und das ist eine Aufforderung, ihr sollt den Islam hier, das Bild oder das verschlechterte Bild über den Islam, sollt ihr verbessern und versucht ein gutes Bild über den Islam zu vermitteln. Und das ist mein Recht, euch das zu sagen. Wir danken Allah für die Gnade des Islams und segnen uns heil auf dem gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich möchte auch nicht länger machen und ich bitte Allah, dass er von mir und von euch annehmen soll. Und ich spreche im Namen der Verantwortlichen. Und wir danken euch für die Spenden der Kamera und der anderen übrigen Spenden. Und möge Allah euer Geld segnen und eure Kinder. Und wir haben eine Sache und wir bitten euch um Hilfe. Ihr wisst, dass am Ende des Jahres gibt es eine Jahresabrechnung. Als ich dieses Schreiben gesehen habe, diese Jahresabrechnung von der Hausverwaltung, dass ich eine Riesensumme von Nachzahlung €600, glaube ich, Nachzahlung. Ich denke, wenn jeder 1 Euro spendet, dann haben wir das schon gelöst. Das ist das Haus Allahs. Und vielleicht kannst du mit diesem Euro eine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Und dass das ein Grund für dein Wohlergehen ist. Und das ist das, inshallah, das geht in die Belohnung rein, dass man, als hätte man eine Moschee gebaut. Weil du unterstützt ja letztendlich, dass diese Moschee weiter offen ist und mit diesem Service für die Betenden. Und das ist die beste Ehre, was du hast am jüngsten Tag, dass du die Moscheen aufrechterhalten hast.